jede Sekunde mit neuen Zielen in die alte Zeit. Bis zum letzten Mann bereit. Gott mit uns, wenn alle untreu werden, bleiben wir doch frei. Gott mit uns, dass immer noch auf Erden für euch ein Fähnlein sei. Gott mit uns, wir wollen das Wort nicht sprechen und Buben werden gleich. Gott mit uns, wollen predigen und sprechen vom heiligen deutschen Reich. Gott mit uns. Vor die Haustür der obrigen Gesellschaft. Alle Lügen geben uns unsere tägliche Kraft. Tanzen wir auch einsam Geigen, die Knochen niemals auf den Knien. Es wird immer diese Menschen geben, die für ihre Ziele sterben. Gott mit uns, wenn alle untreu werden, bleiben wir auch frei. Gott mit uns, dass immer noch auf Erden für euch ein Fähnlein sei. Gott mit uns, wir wollen das Wort nicht sprechen und Buben werden gleich. Gott mit uns, wollen predigen und sprechen vom heiligen deutschen Reich. Gott mit uns. Bis zum Tod.